Kapitel 4 Hören Marion und Ulrich wollen zum Film. Wie sind ihre Wege zum Erfolg? Kreuze an. M ist Marion. U ist Ulrich. K ist keiner von beiden. Dein Schauspielkurs ist doch zu Ende, oder? Was machst du jetzt? Das war doch nur so ein Nachmittagskurs für Schüler. Jetzt nach dem Abitur will ich auf eine richtige Schauspielschule gehen. Hochschule? Nee, das dauert mir zu lange. Ich will nicht 4 oder 5 Jahre studieren. Ich versuch's hier in Köln bei einer Privatschule. Einer mit einem eigenen kleinen Theater. Vor einem Publikum spielen, praktische Erfahrung, das ist doch das Wichtigste. Und die richtigen Leute muss man kennen. Ja, aber das kommt mit der Zeit schon von allein. Dann gehe ich auch zur Künstlervermittlung vom Arbeitsamt. Jetzt schon? Die haben auch Stellen für Komparsen. Das wird schon. Für dich wird es schwieriger, oder? Das kann man wohl sagen. Ich will doch zur Filmhochschule nach München. Da musst du eine Arbeitsprobe einschicken und die nehmen weniger als 5% der Kandidaten. In Köln gibt's doch auch eine. Aber die in München, da haben Wolfgang Emmerich... Der ist in Hollywood. Mika Kaurismäki... Oh Gott! Und Wim Wenders... Puh. ...studiert. Na dann, viel Glück!